Erloschen ist der helle Stern der hohen Ermalungen. O Dietrich Teurer, Held von Bern, dein Heerschild ist zersprungen. Das Feige siegt, das Edle fällt und Treu und Mut verderben. Die Schurken sind die Herren der Welt, auf Goten lasst uns sterben. Schild an Schild und Schwer an Schwer, wir ziehen nach Nord.